13. Kapitel. Ich will gerne einem jeden von Ihnen einen Gulden geben, der mir helfen will, meinen Vater und meinen Onkel Toppi die Treppe runter und zu Bett zu bringen. Es ist nämlich die höchste Zeit, denn außer dem Schläfchen, das Sie taten, haben Sie seit 9 Stunden kein Auge zugetan. Sollte noch jemals ein Tag in meinem Leben ein so geschäftiger Tag sein und so viel Zeit wegnehmen, wahrhaftig, dann... ich will die Periode nicht ausschreiben, bis ich eine Bemerkung gemacht habe, die noch niemals auf einen biografischen Schriftsteller so gepasst hat wie auf mich selbst. Ich bin diesen Monat ein ganzes Jahr älter als heute vor 12 Monaten und da ich, wie Sie sehen, schon fast bis auf die Hälfte meines 4. Bandes gelangt bin und noch nicht weiter als bis auf den 1. Tag meines Lebens, so geht daraus klar hervor, dass ich anstatt weiterzukommen, zurückgekommen bin. Sollte noch jemals ein Tag in meinem Leben ein so geschäftiger Tag sein wie dieser, und warum nicht, so muss ich mit eurer wohlgeborenen Erlaubnis daraus folgen, dass ich, je mehr ich schreibe, umso mehr werde zu schreiben haben und folglich, je mehr euer wohlgeboren lesen, umso mehr werden euer wohlgeboren zu lesen haben. Wird dies zuträglich sein für euer wohlgeboren Augen? Der Vorschlag, jedes Jahr 12 Bände oder jeden Monat einen zu geben, verändert meine Aussicht gar nicht. Lasst mich schreiben, wie ich will. Ich werde mich niemals einholen, trotz alles Treibens und Peitschens. Denn wenn auch das Ärgste zum Argen kommen sollte, so habe ich doch immer einen Tag vor meiner Feder voraus. Und ein Tag ist genug für 2 Bände und 2 Bände werden genug sein für 1 Jahr. Der Himmel gebe nur seinen Segen zur Papiermacherei unter dieser glückverkündigenden Regierung, die für uns angefangen hat, wie ich das Vertrauen habe, er werde alles Übrige segnen, was darunter vorgenommen wird. Die Vermehrung der Gänse, oh, die macht mir keinen Kummer. Die Natur ist immer gütig, am Werkzeug zum Schreiben wird's mir also nie gebrechen. So, also guter Freund, haben Sie meinen Vater und meinen Onkel Toppi die Treppen herunter und zu Bette gebracht? Und wie haben Sie das gemacht? Sie ließen unten vor der Treppe einen Vorhang fallen. Aha, bitte, hier haben Sie einen Gulden für Ihre Mühe.